Meine Zuhörer, Schuberts große B-Dur-Sonate, die letzte Sonate, verbirgt merkwürdig ihr Geheimnis hinter dem Schleier ihrer allseitigen Bekanntheit. Sie ist eines der beliebtesten Schubertschen Klavierwerke und vielleicht doch zugleich sein rätselhaftestes. Denken wir an andere große Dokumente des klassischen Spätstils, wie zum Beispiel Beethovens gleichfalls in B-Dur stehende Hammerklaviersonate, so kommen uns dort sogleich eine ganze Reihe von tragenden Gedanken in den Sinn, etwa die große Anfangsgeste oder das wie versunkene Adagio-Thema oder auch die Fugenthemen in ihrem Kampf. Denken wir indessen an Schuberts letzte Sonate, dann steigt in unserem Bewusstsein wohl zunächst nur das eine Thema empor, mit dem sie beginnt. Die ganze Sonate ist, trotz etwa des überaus bedeutenden zweiten oder dritten Satzes, im emphatischen Sinn ihr Thema, mehr als je in einem Beethoven-Werk. Es gibt zumal im ersten Satz hier kein eigentliches Gegenüber zu dieser Melodie, keinen wirklichen Partner des Themas. Es scheint gar nicht der Auseinandersetzung bedürftig. Es bleibt das entscheidende Erlebnis, das unzerstörbare Bild. Die große Melodie ist etwas wie der magnetische Mittelpunkt der ganzen Sonate. Schon im ersten Satz streben alle Wege, die von ihm wegführen, zugleich doch auch immer wieder zu ihm hin. Und wenn das Thema auch in den folgenden Sätzen später nirgends mehr zitiert wird, so steht es doch auch vor Ihnen noch wie eine ferne Vision. Sie enthalten es als Abwesendes in unbestimmten Anklängen. Gewiss, ein großer Beginn ist dieser Anfang. Und doch keine aktive Anfangsgeste, keine treibende Initiative. Eher ein Lied, das vom zukünftigen Übergang, von Transzendenz redet, wie das vierte Mignon-Lied in Schuberts Vertonung, das ja dem Sonatenthema bis hinein in die Satztechnik so merkwürdig gleicht. Zugleich aber klingt diese Melodie doch auch wie aus der Mémoire involontaire herauf, ist gleichsam in ihrem Ausdruck nachgeschichtlich oder, wie Karl Dahlhaus einmal formuliert, Gegenwart in der Farbe von Vergangenheit. Der geringe melodische Ambitus des Sonatenthemas klingt auch an Choräle an wie den folgenden. Thank you. Und die schwebende Fortbewegung dieses Themas, zumal etwas schneller gespielt, lässt an feierlich-kultischen Tanz oder Prozession denken. Aber keiner dieser Kategorien ordnet doch das Thema ganz sich zu. Es ist nicht Tanz, nicht Lied und nicht Choral, obwohl das alles gewiss seinen Horizont bildet. Seine Schönheit besteht gerade darin, dass es dazwischen so still und wie abgekehrt seinen Weg findet. Wohl sind wir geneigt, es als vollkommene Gestalt zu preisen. Indessen sind seine Formverhältnisse in klassischem Sinn durchaus instabil. Die Vordersatzmelodie besteht aus 4+3 Takten, die lange, schließlich sogar in eine Fermate, verklingen. Sie ist eigentlich, von der 8-Takt-Norm her gesehen, gleichsam zu früh zu Ende. Die melodische Linie des Nachsatzes dagegen besteht aus 4+5 Takten, endet also gleichsam zu spät. Und die Kadenz am Ende wirkt nahezu als Abbruch, kann nicht völlig ausatmen. So sind die formalen Proportionen hier gerade nicht vollkommen. Im Gegenteil könnte man von bestimmter Negation der Viertaktigkeit sprechen. Aber gerade diese Unregelmäßigkeit, das zu lang oder zu kurz der beiden Phrasen, prägt nicht zuletzt den Ausdruck des sehnsüchtigen Bedürftigen. Noch hat diese melodische Gestalt nicht erreicht, wonach sie strebt. Ihre Schönheit liegt außerhalb ihrer, in dem, was ihr vorschwebt. Und nun ist gerade in diese Ausdrucksgeste der Transzendenz des Übergangs, die diese Melodie darstellt, ihr absoluter Gegensatz einbeschlossen. Signale aus der Tiefe der Gegenwelt, die beiden Triller in den tiefsten Lagen. Sie bilden ja nicht nur einen harmonischen Widerspruch, denn die Trillertöne Ges und Ass im ersten Triller widerstreiten im 8. Takt durchaus der F-Dur-Harmonie. Das kaum Identifizierbare in dieser Tieflage tendiert zum Geräuschhaften und so tritt der geordneten Melodie das bedrohlich Chaotische gegenüber. Vor allem aber den ruhigen Zeitgang der Melodie negiert der jähe Absturz in die Zeitleere und die verlässliche Struktur wird von dem Strukturlosen bedroht. Die Fermate danach im 9. Takt ist ein Augenblick der Sprachlosigkeit, als stünde für einen Moment die Zeit still. Und wenn dann die Melodie wieder beginnt, dann klingt sie anders als am Anfang, ist nun wie unterhöhlt von dem, was sie in Frage stellt. Was sich im 8. Takt mit dem Erklingen des Trillers ereignet, bildet in dieser Sonate überall den Kontrapunkt zu dem, was sich musikalisch zuträgt. Hören Sie hier das Thema in seiner ersten Phase. In einer Sonatenform von sehr großen Dimensionen entfaltet sich nun der erste Satz. Aber nicht nur durch ihre weiten Bögen, ihre ausgedehnte Form unterscheidet sich diese Sonate von der klassischen Norm. Diese ist vielmehr von Grund auf verwandelt. Sonatenform, das heißt doch allgemein, dass die Divergenz zweier Themengruppen bzw. tonartlicher Ebenen, wie sie die Exposition präsentiert, mit Hilfe der Durchführung zum Resultat der Reprise gelangt. Was einmal Kontrast war, muss nun Harmonie werden. In solchem Sinn steht auch hier etwa der große Komplex des Hauptthemas dem eines Seitenthemas gegenüber, das dem Schema entsprechend später in F-Dur erscheint. In der Reprise tritt dies Thema dann später natürlich in der Tonart des Hauptkomplexes B-Dur auf. Ähnlich verfahrend wäre es nicht schwer, die übrigens sehr getreulich ausgeführte Sonatengestalt mit Hauptkomplex bzw. erstem Thema, Überleitung, Seitensatz bzw. zweitem Thema und Schlussgruppe und später dann Durchführung samt Reprise in diesem Stück wieder zu erkennen. Aber dem eigentlich bewegenden Prinzip der inneren Form, die sich hier mit und gegen das Sonatenschema durchsetzt, kommt man so nicht auf die Spur. Wesentliche Triebkraft dessen, was sich hier im Innersten zuträgt, ist die Sprache der Harmonik selber. Eine Sprache, deren besondere Gestalt zu den großen Entdeckungen Schuberts gehört. Stellt man sich den Quintenzirkel als Figur eines Kreises vor, auf dessen oberen Bogen in der Mitte B-Dur mit seinen verwandten Tonarten steht, so befindet sich gegenüber als Zentrum des unteren Kreisbogens Cis oder Des Moll mit seinen Verwandten, zu denen zum Beispiel auch Fis oder Ges gehört. Und um die Auseinandersetzung dieses oberen B-Dur-Raumes mit seinem Gegenraum Cis geht es überall in dieser Sonate. In dieser gegenseitigen Beziehung bildet sich die besondere harmonikale Sprache, die sich mit dem harmonischen Sonatenschema höchst eigenartig begegnet. Freilich kann dies nicht genau in einer solchen Sendung dargestellt werden. Doch noch einmal zurück zum Thema. Schon die erste Phase des Themas, das utopische Bild, das über allen musikalischen Ereignissen steht, wurde, wie wir hörten, von jenem tiefen Bass-Triller unterbrochen, dessen Ges eben ein Signal aus dem harmonischen Gegenraum ist. Der Kontrast, zwischen dem sich das musikalische Geschehen abspielt, ist also gar nicht der zwischen einem ersten und zweiten Thema, sondern er kündigt sich so drohend wie unüberhörbar bereits in den ersten 18 Takten an, der ersten Themaphase. Die zweite, der nun folgende Ges-Dur-Teil des Hauptthemakomplexes, wird nicht harmonisch durch Modulation vermittelt, vielmehr gibt der vorher ja bereits unterhöhlte B-Dur-Grund plötzlich nach, bricht gleichsam ein. Die zweite Themaphase hat einen ganz neuen Ausdruck, denn der Gesang ertönt nun aus dem harmonischen Gegenraum heraus. 16 Takte lang liegt unten der Orgelpunkt Ges und sehnsüchtig strebt dies Ges-Dur zuletzt mit aller Macht zurück nach B-Dur. Und tatsächlich erreicht die Musik endlich wieder diese helle Region. Das nun erscheinende Forte Die eindringlich klopfenden Triolen in diesem wiederlangten B-Dur sind jedoch dann nur Gästen der Beschwörung. Denn die erste Phase kehrt hier doch nicht ganz wieder, sondern nur in Nachsatz. Das Thema steht zunächst nicht mehr auf dem Grundton B, sondern auf F. Und trotz all seiner hymnischen Kraft endet es zuletzt im Trugschluss eines verminderten Septakkords. Blicken wir zurück auf den Gesamtkomplex der drei Themaphasen, der utopisch bildhaften ersten Phase in B-Dur, der sehnsüchtigen zweiten in Ges-Dur, der beschwörenden dritten wieder in B, so könnte man doch sagen, dass sich der Zwischenfall des ursprünglichen Bass-Thrillers in dem Ges-Dur der zweiten Themaphase gleichsam reproduziert, sozusagen in vergrößertem Maßstab wiederholt. Was in der ersten Phase der Thriller war, ist im Gesamtkomplex des ganzen Themas sein Ges-Dur-Teil. Und damit ist schon auf das Formgesetz des Ganzen verwiesen, in dem immer wieder Einbrüche in den Gegenraum und das sehnsüchtige Zurückstreben wechseln. Denn auch die gesamte Exposition, also der erste Teil der Sonatenform des ersten Satzes, gehorcht abermals in vergrößertem Maßstab dem gleichen Formprinzip, das von der Harmonik gesteuert wird. Der nun folgende, viel ausgedehntere Einbruch in den dunklen Gegenraum Fis-Moll vermag sich nur nach langen, immer wieder vergeblichen Versuchen zu den lichteren Tonarten empor zu ringen. Was hier erklingt, wirkt fast bereits als ein zweites Thema, ist aber, da es ja von der Tonart Fis-Moll später wegstrebt, durchaus nur als Überleitung anzusehen. Im Ausdruck stellt sich dieser Teil dar, als stamme er aus der Winterreise, nocturnartig, suchend, kreisend und ziellos wandernd. Überall kommen ja Texte aus diesem Zyklus in dieser Sonate unwillkürlich in den Sinn. So vielleicht an dieser Stelle: Ich suche im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur. Wie immer in großer Musik ist der Ausdruck der Musik aber nicht hinzugefügt, sondern in der Struktur ganz genau begründet. Etwa in der gegenüber dem Ursprungsthema nun schwächeren und wie schwankenden Melodik mit ihren instabilen Fünftaktern, die zunächst immer wieder in den Anfangston zurücklaufen. Und übrigens bleibt für einige Zeit in der Schwebe, ob eigentlich die Führung hier rechts oder links, oben oder unten liegen soll. So wirken auch die harmonischen Vorgänge an dieser Stelle merkwürdig zwielichtig. Entscheidungslos pendelt etwa die Musik für eine Weile zwischen den Dominanten von D-Moll und H-Moll hin und her. Erst zuletzt fällt aus dem oberen Raum der Schein von B-Dur in diese Finsternis. Und danach öffnet sich in hellem F-Dur das Tor zum zweiten Thema, beziehungsweise endlich zum Seitensatz. Beethoven würde einen solchen Moment herbeiführen, gleichsam erzeugen. Schubert aber scheint ihn zu suchen und dann endlich zu finden. Und gerade das ist das oft Unbegreifliche an seinen Verknüpfungen. Aber ist denn dieses zweite Thema, dieser Seitensatz also, wirklich ein Thema? Vergleicht man den Seitensatz mit dem Ursprungsthema, so muss man ja gerade die Abwesenheit von Melodie konstatieren. So hell und munter es sie auch anfangs zugeht, so klingt das Seitenthema doch fast wie eine Begleitung, die von ihrer Melodie verlassen wurde. In der Winterreise wird ja in dem Lied Irrlicht von dem hellen, warmen Haus und einer lieben Seele drin geredet. Und dies Beseelte, dies Sprechende fehlt ja eigentlich hier. Das zweite Thema ist so etwas wie das helle Haus, doch dieses Haus ist leer. Und wie bald wird auch die anfängliche Munterkeit dementiert. Im Folgenden tritt der Irrlichtcharakter nahezu naturalistisch zutage, im Verschwinden und wieder Auftauchen, im sich verlieren in den entferntesten harmonischen Räumen und vor allem natürlich in den Pausen. Diese Pausen sind wirklich Risse und Abbrüche. Sie sprechen nicht eigentlich, es sei denn durch ihre Leere. Die Schlussgruppe, die diese Exposition beendet, fasst zusammen, blickt zurück, resümiert und entspricht insofern ganz den Intentionen der Sonatenform an dieser Stelle. Aber was für ein Resümee ist das? Musik wird hier bis zu der Ausdrucksintensität gesteigert, an der sie zerbrechen muss, so wie ein Gefäß dem inneren Druck zuletzt nicht mehr standhält. Statt wohlgerundeter Abschlussfloskeln erscheint hier fragmentarisch mit den intensivsten Fragezeichen der Pausen dazwischen. In kürzester Frist wird der ganze Quintenzirkel Raum und Gegenraum durchmessen. Die immer kürzeren Bruchstücke steigern sich bis zum Fortissimo-Schrei, dem eine Geste des Flehens folgt. Die Antwort darauf ist selber fragend. So leer von subjektivem Ausdruck und von Melodie jenes zweite, dieses F-Dur-Thema, erschien, so gedrängt zeigt er sich nun hier in der Schlussgruppe, sich dauernd steigernd, ja übersteigernd, bis zum gesprengten und zerrissenen Triller und der Explosion, die unter der Ziffer 1 in den Noten zur Wiederholung des ganzen Abschnitts auffordert. Das riesige Fragezeichen dieses Fortissimos begreift alle unmessbare Sehnsucht des Stücks ein, ist bestürzendster Ausdruck seines Rätselcharakters. Wie kann nur ein Künstler vom Rang Alfred Brendels zu dieser Stelle schreiben, in seinem Buch Nachdenken über Musik, Seite 93? In Schuberts B-Dur-Sonate verzichte ich auf diese Überleitung, das heißt eben diese Ziffer 1, die Sie eben gehört haben, mit besonderem Vergnügen. So ohne jede logische oder atmosphärische Beziehung steht dieser zuckende Ausbruch da, als hätte er sich aus einem fremden Stück in die großartige Harmonie dieses Satzes verirrt. Sollte der Autor denn wirklich nur Harmonie und nicht auch deren äußerste Bedrohung in diesem Satz gehört haben? Diese Stelle ist doch die radikal auskomponierte Konsequenz aus dem ursprünglichen Bass-Triller, der das Thema gleichsam bedrohte und schon unterhöhlte. Hier zeigt sich eben dessen vulkanischer, zerstörender Aspekt. Dass dann das Bild des ursprünglichen Themas zum zweiten Mal erscheint, nämlich als Wiederholung, dass seine Klarheit und Kraft nicht nur unversehrt bewahrt, sondern noch gesteigert ist, das ist dann das eigentlich Unfassbare. Die Wiederholung des ganzen ersten Sonatenteils dehnt die zeitliche Dauer tendenziell dem Grenzenlosen entgegen, potenziert den Ausdruck des kreisend Vergeblichen zugleich mit dem der Treue zum utopischen Bild des Anfangs. Und erst mit dieser Wiederholung steht das Ganze in dem weiten Raum, der ihm zukommt. Die Durchführung in Cis-Moll beginnend, also aus dem Zentrum des Gegenraumes heraus, sucht ihren Weg im Unwegsamen. Obwohl sie ein großzügiges Modell einer schemagerechten Sonatendurchführung genannt werden könnte, weil sie die Impulse der Exposition nacheinander sorgfältig aufnimmt und modulierend verarbeitet, so ist in ihren verschlungenen Wegen doch keinerlei Zielrichtung intendiert. Die Modulatorik, die den ganzen Quintenzirkel wie ruhelos durchmisst, führt nicht zur Ankunft, sondern völlig ins Offene. So ist diese Durchführung alles andere als ein methodischer Weg zum Resultat der Reprise. Sie endet vielmehr mit dem Bekenntnis der tiefsten Ohnmacht. Sie erreicht zwar schließlich den B-Dur-Raum wieder, aber dementiert das doch zu gleicher Zeit. Geht man im Quintenzirkel immer weiter nach der Seite der B-Tonarten, so wird man an einer bestimmten Stelle aus Notationsgründen wieder Kreuze schreiben und zum Beispiel Gestur mit Fistur eben gleichsetzen. In Wirklichkeit ist aber ursprünglich das Gleichgesetzte doch nicht gleich, sondern der Weg würde eigentlich in immer entlegenere tonartliche Bezirke und eben nicht im Kreis zurückführen. Und das hat Schubert gehört. Im Gleichen das Nichtgleiche, ganz Entlegene. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Ende dieser Durchführung. In D-Moll und B-Dur erscheint hier das Zitat des ersten Themas. Und zwar gerade nicht mit dem Ausdruck des Wiederfindens, sondern des Verlorenhabens. Vor allem das B-Dur klingt hier nicht wie Ankunft, sondern im Gegenteil wie die äußerste Entrückung. Man kann also sagen, die äußerste Nähe ist hier zugleich die äußerste Ferne vom ursprünglichen Tonartsraum B-Dur. Grund für das Gefühl der äußersten Entrückung in diesem D-Moll und diesem B-Dur könnte sein, dass wir, wenn wir die Modulation vorher genau verfolgen, uns ja gar nicht in B-Dur, sondern eigentlich in Cäsis-Dur befinden müssten. Danach erfolgt, in Gestalt der mit dem Triller endenden Skala abwärts, eine Geste der völligen Ohnmacht, eine musikalische Allegorie des Todes. Es gibt ein Gedicht von Schubert selbst aus dem Jahr 1823 mit der Überschrift Wohin, in dem es heißt: Sie, vernichtet, liegt im Staube, unerhörtem Gram zum Raube meines Lebens Martergang, nahend ewigem Untergang. Töt es und mich selber töte, stürz nun alles in die Lethe und ein reines, kräftiges Sein lass, o Großer, dann gedeihen. Etwas von diesem utopischen Sein, von Auferstehung erscheint, wenn nach diesem Verlöschen, nach langer Pause, das Thema unversehrt wieder die Reprise eröffnet. Das Selbstverständliche, das doch eben nach einer Durchführung der Reprise folgt, wird hier zum einmaligen, ganz unvergesslichen Augenblick. Bei Beethoven, zumal in den späten Werken, ist die Reprise weniger Wiederholung als Resultat und deswegen oft tiefgreifend verändert. Schuberts Reprisen dagegen verändern die musikalische Struktur nur wenig, außer in der Transposition der Tonarten. Aber auf diese Weise zieht nun Licht und Schatten anders über diese Landschaft dahin, ihre Gegenstände erscheinen in ganz neuer Beleuchtung. Da alles höher liegt, breitet sich eine vage und diffuse Helligkeit aus. Es scheint, als sei das Dunkel des harmonischen Gegenraums vielleicht etwas weniger tief als vorher. Aber erst am Ende steht eine Wendung, die als verborgenes Zeichen von möglicher Versöhnung zwischen den beiden harmonischen Sphären zu deuten wäre. Anfangs wurde die Melodie durch den Triller unterbrochen und begann dann aufs Neue. Ganz am Ende in der Coda spannt sich der melodische Bogen, obwohl auch hier von Pausen noch unterbrochen, über den Triller hinweg. Hier bedroht die Gegenkraft nun nicht mehr die melodische Gestalt, sondern sie liegt ihr gleichsam nun zu Füßen. Der Widerspruch ist zwar nicht aufgehoben, aber seine endliche Aufhebung scheint als Möglichkeit angedeutet. Wir knüpfen heute an die vor 14 Tagen eingeleiteten Betrachtungen an. Meine Zuhörer, das große Thema des ersten Satzes, der uns in der vorigen Sendung beschäftigte, ist wie in eine Aura von Vollkommenheit gehüllt, auch wenn diese Aura gerade die einer tiefsten Sehnsucht und Bedürftigkeit ist. Und doch ruft dieses Thema nicht nach Ergänzung durch ein zweites. Es gibt hier kein profiliertes Gegenüber, keinen Partner, mit dem sich eine Handlung entspinnen könnte. Dieser beseelte Gesang ist im Grunde nicht sonatenhaft. So gewissenhaft auch die Sonatenform eingehalten ist, so kann man doch schon anfangs, nachdem dieses Thema mit seinem Gegensatz dem Bass-Triller verklungen ist, fragen, warum geht es weiter und warum geht es gerade so weiter? Und darauf lässt sich hier eben keineswegs schlüssig, wie bei einem dramatischen Ablauf etwa, antworten. Wenn wir auch in dem ersten Satz eine Art von Auseinandersetzung entgegengesetzter harmonischer Sphären erkannt haben. Nach diesem ersten Satz nun, der retrospektiv wie ein riesiger Moment musikal erscheinen könnte, stellt sich für die Fortsetzung des Zyklus abermals und erst recht die gleiche Frage. Warum geht es noch weiter? Was ist der Sinn des ganzen Zyklus dieser B-Dur-Sonate? Wir sehen uns hier dem Problem des musikalischen Zeitverlaufs bei Schubert gegenüber, der eben kein dramatisch schlüssiger ist. In dramatischer Zeitgestaltung, wie oft bei Beethoven zum Beispiel, lebt in allem Einzelnen die Tendenz zum Ziel. Und je weiter die Handlung fortschreitet, umso stärker wird das Gefälle der vorwärts drängenden Zeit. In Schuberts Musik herrscht dagegen vielmehr eine Art epischer Zeitcharakter. Ein eigentliches Ziel gibt es nicht und ganz verschieden gerichtete Einzelheiten werden durch Subjekt zusammengehalten, das sie erlebt und erzählt. Aber doch nicht nur dadurch. Es gibt ja auch die große sachliche Perspektive des Ganzen, sowie in der Odyssee die Idee von Heimkehr. Vielleicht sagt man nicht zu viel, wenn man die Idee des Ganzen im Anfangsthema dieser Sonate musikalisch verkörpert sieht. Zwar kommt ja Schubert in den folgenden Sätzen nicht mehr auf das Anfangsthema zurück. Und doch ist es nicht vergessen. Es lebt weiter im Unterbewusstsein dieser Musik, könnte man sagen. So in dem Gesang in der Mitte des folgenden Adagios, aus dem zu B-Dur ganz fernen harmonischen Raum von A-Dur heraus. Oder das ursprüngliche Thema scheint in der Mollversion undeutlich im Trio des Scherzos herauf, des dritten Satzes. Das Thema in Moll würde lauten. Im Trio des Scherzos heißt es. Endlich hat sogar noch das muntere Finale die Beziehung zum Thema nicht ganz abgebrochen. Es spielt für den, der es hören will, auf das Ende des ursprünglichen Themas an, vor allem auch harmonisch. Hier das Finalthema. Und hier zum Vergleich das Ende des ursprünglichen Gedankens. Wir erinnern uns, wie am Ende der großen Erzählung des ersten Satzes alles Geschehen von der thematischen Coda aufgefangen wird. Aber diese Coda ist keineswegs nur Rückblick, sondern ganz unüberhörbar auch Ausblick, ja zukünftige Verheißung, wofür besonders, wiederum wie in Schuberts Komposition des vierten Mignon-Liedes, so lasst mich scheinen, der Quartsextakkordklang an dieser Stelle einsteht. Dieser Klang ist hier am Ende des ersten Satzes wie ein weit geöffnetes Tor. Die Wende vom ersten zum zweiten Satz ist vielleicht der eigentliche Schock in dieser Sonate, der am meisten dramatische Moment in der Auseinandersetzung der harmonischen Räume, von der ich das vorige Mal sprach. Völlig übergangslos stürzt die Musik aus dem B-Dur-Raum in die tiefsten Tiefe des Gegenraums Cis-Moll, das im Quintenzirkel genau den antagonistischen Punkt darstellt. Noch unvermittelter als am Beginn der Durchführung des ersten Satzes wirkt hier jenes Cis-Moll, weil nun nicht mehr das ursprüngliche Thema zitiert wird. So begann die Durchführung des ersten Satzes. Und so setzt nun das Andante Sostenuto, der zweite Satz, ein. Ganz anders klingt hier die Sprache der Musik. Denn hier kommt sie aus dem harmonischen Gegenraum zu B-Dur aus Cis-Moll. Und hier ist viel mehr als im ersten Satz, dessen Thema die große, quasi objektive Vision war, ein Ich auf dem Plan. Der ganze Satz ist in viel höherem Maß subjektiver Ausdruck. Ein, um mit Beethovens Bezeichnungen aus der Sonate Opus 110 zu reden, ein arioso dolente, ein klagender Gesang von Ausmaßen, die nicht mit Opus 110, sondern eigentlich nur noch mit dem langsamen Satz der Hammerklaviersonate vergleichbar sind. Der Grundrhythmus, der den Gesang begleitet, ist selber Sprache, ein Ostinato aus dem Hintergrund, das immer wieder das Gleiche zu sagen scheint. Der Mittelteil mit seiner sehr merkwürdigen Nähe zu dem Winterreisenlied Die Nebensonnen, auch die Tonart A-Dur ist gleich, nähert sich wieder der Choralsphäre. Hier das Vorspiel zu diesem Lied aus der Winterreise. Der Ausdruck dieses A-Dur-Teils, der an das ursprüngliche Thema gemahnt, ist doch viel subjektiver. Ein Choral, der eigentlich von vielen angestimmt werden müsste, nun gleichsam nur von einem gesungen, ein Choral ohne Gemeinde. Zu höchster Eindringlichkeit steigert sich in diesem zweiten Satz die harmonische Sprache Schuberts in den Modulationen und Rückungen und vollends die Wirkung des Cis-Dur-Endes lässt sich, was den Ausdruck betrifft, mit Worten nicht einmal mehr von Ferne eingrenzen. Denn ob dieses Dur ein potenziertes Moll ist oder wirklich Dur, ob das Dunkle undurchdringlich wird oder doch sich lichtet, das bleibt hier unentscheidbar. Wieder unsere Frage, warum geht es nach solchem Durchmessen von allen Höhen und Tiefen noch weiter? Im Scherzo, dem dritten Kapitel dieser musikalischen Erzählung, ist, entsprechend der Konvention, das Bestreben deutlich, dem Bann des Vorigen zu entrinnen, zurückzukehren in die helleren Regionen. Wohl ist die Musik hier wieder in den B-Dur-Raum versetzt, aber, und das ist so überaus genau getroffen in diesem meisterhaften Stück, die Munterkeit will doch nicht recht gelingen, und zwar nicht erst im Trio. Der Satz klingt keineswegs unbefangen, sondern in manchen Details gläsern und unwirklich. Im scheinbar Selbstverständlichen gibt es durchaus befremdliche Züge. So zum Beispiel, dass links zunächst kein Walzerrhythmus, sondern nur eine Gleitfigur erscheint, die die Tanzakzente verhindert. Hört man dann später eine Walzerbegleitung, so ist sie wie ein Traumbild verfremdet. Statt des normalen Walzerrhythmus heißt es hier immer wieder brechen die melodischen Linien oben ab, indes unten leer die Begleitung weiterläuft. Merkwürdig unterdrückt und wie belastet wirkt dann auch die Trio-Melodie. Es steht ja nicht fest, wie genau die führende Linie hier verlaufen soll. Am meisten Rätsel gab den Kommentatoren dann wohl das Finale auf, das sich ganz der Konvention anzupassen scheint, die sich aus dem einstigen Kehr aus entwickelte. Obwohl wiederum eine große und ausgedehnte Sonatenform mit eigenen Entwicklungen von größten Ausmaßen, scheint dieser Satz dem ersten und zweiten, vielleicht auch dem dritten, nicht ganz kommensurabel, weil deren Versprechen nicht eingelöst wird, deren abgründiges Fragen keine Antwort findet. Obwohl ein äußerlich wirkungsvoller Abschluss das Finale beendet, bleibt doch hier alles offen. Indessen bekennt nicht gerade so die Musik ein, dass es eben unmöglich ist, zu einem befriedigenden Resultat zu kommen. Paradox beginnt ja der Satz schon mit einem Haltesignal, als wolle er einen Schlussstrich ziehen und Bilanz machen. Aber dann klingt doch vieles nach Abkehr, nach Vergessenwollen, nach Abneigung gegen Pathos und Selbstmitleid und dem Herunterspielen des Tragischen, das vielleicht zum österreichischen Menschen gehört. Ist also der Zusammenhang mit dem Ganzen nur psychologisch? Nein, wie wir sahen, natürlich auch thematisch. Vergessen ist nichts, aber überspielt. Wenn wir jetzt das Ganze hören, so muss ich leider aus Zeitgründen auf die Wiederholung der Exposition im ersten Satz verzichten, auf die ich an sich größten Wert lege. Und was ist der Sinn des Ganzen? Bei Beckett heißt es am Ende von Der Namenlose: Man muss weitermachen, ich kann nicht weitermachen, ich werde also weitermachen. Hören Sie nun Schuberts B-Dur-Sonate ganz. Es spielt Maria Luisa Lopez Vito. Thank you.